Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 21. Ich habe immer nur eine einzige Botschaft für Juden wie für Griechen gehabt, dass die Menschen sich unbedingt von der Sünde abwenden und zu Gott umkehren müssen, und dass sie glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Gott segne dieses Wort. Reue und Glaube. In diesem Bibeltext hier lernen wir mehr über Reue und Glaube und wie Reue und Glaube zusammengehören. Und Paulus schreibt hier, spricht hier mit den Glaubensbrüdern hier auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem letzten Weg seiner Reise, bevor seine letzte Reise beginnt nach Rom. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die Botschaft, die er hier anspricht, eben, das ist die gute Nachricht, dass unser Jesus Christus am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden und wieder auferstanden ist und eben ein für alle Mal, ja, alle Sünden, Tod, Teufel und alles Böse besiegt hat. Und das ist eben die Botschaft. Und wenn es heißt für Juden wie für Griechen, das heißt eben für alle Menschen. Ja, ob sie nun aus jüdischer Herkunft sind oder nicht jüdischer Herkunft, also griechischer Herkunft sozusagen. Ja, also im Englischen nennen wir das Jew. Ein Gentile, ja, also für jüdische und nicht-jüdische Menschen, die Jesus Christus folgen. Und wichtig ist zu verstehen, dass eben Reue und Glaube zusammengehören. Ja, dass die Menschen sich eben unbedingt von der Sünde abwenden und zu Gott umkehren müssen. Ja, das ist Reue. Und Reue ist eben sich das Abwenden von der Sünde. Aber wir können das nicht allein in eigener Kraft tun. Und Paulus erinnert uns hier daran, dass das eben nur geht im Glauben an Jesus Christus, unserem Herrn. Also, dass wir verstehen, dass Jesus Christus als Gott im Fleische gestorben ist für uns. Ja? Und dass er wieder auferstanden ist, nachdem er für unsere Sünden gestorben ist, ein für alle Mal. Und das ist eben der Glaube, den wir haben, wir, die wir verstehen, wer Jesus Christus ist, als Gott im Fleische, und dass er eben gestorben ist für unsere Sünden. Und Jesus hilft uns dann, zu ihm zu kommen. Wir können das auch in einer Kraft nicht tun. Und Glaube ist eben das, was Jesus Christus tut in unseren Herzen. Es fängt an mit unserem Herrn Jesus, und unser Herr Jesus Christus beginnt unseren Glauben und er vollendet unseren Glauben auch. Das ist, wie genau das funktioniert, wissen wir nicht, aber der Heilige Geist spricht uns ins Herz, und wir sehen eben hier, dass es wichtig ist, uns von der Sünde abzuwenden. Und das ist Reue, ja, und darauf kommt es an, dass reuige Sünder zu Jesus Christus zu kommen, und er hilft uns dann zeitlebens, dass wir uns mehr und mehr von der Sünde Sündhaftigkeit und von allem Bösen abwenden. Das können wir in einer Kraft nicht tun. Das kann nur unser Jesus Christus. Und das lernen wir hier in der Apostelgeschichte. Lest mal mehr in der Apostelgeschichte nach, wie das alles zusammengehört. Die Apostelgeschichte zeigt uns auch, wie der Heilige Geist in den Herzen der Menschen wirkt. Und geht mal durch, lest mal durch die Apostelgeschichte von Anfang bis Ende. Da ist viel, viel mehr zu entdecken. Und auch wie Reue da eben auch sich ausdrückt in den Herzen der Menschen, und wie viele Menschen auch zum Glauben kommen. Leider eben auch viele Menschen Jesus Christus ablehnen, leider, aber eben auch einige, und doch mehr als einige, zu Christus kommen als Reuegesünder im Glauben, in Reue und Glaube. Lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort aus der Apostelgeschichte. Und wir verstehen, dass du uns hilfst, zu erkennen, wie Reue und Glaube zusammengehören. Und das macht uns Mut und hilft uns, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen und zu verstehen, dass eben